zu den bunten Bee. Chai chi chi, chu chu. So tragen wir die Haare. Chai chi chi, chu chu. Schon 7000 Jahre nackte Arme, nackte Waden können keinem Mädchen schaden. Bitte alles lang, sagt der alte Chang. Wie sollen wir die Männer reiten, wenn wir mit den Reitern geizen? Das weiß Gott sei Dank nicht der alte Chang. Unser einziges Vergnügen, das soll sein, das Kinder prügen und das Dasein für den Herrn Gemahl. Stricken, sticken, waschen, kochen und dann wieder in